auf deinen Augen und mit der Zeit erkannte ich noch jeden erfahren kühl manchen guten Glauben. Du verlangst, mich dir ganz viel zu geben, nur das zu sein für dich und deine Freude. Dann hab ich Angst, dass wir uns nie erleben. Dann geh allein, dann wird nichts aus uns beiden. Will wie ein Vogel sein und fliegen, meine Spuren tiefen schreiben. Die Liebe darf uns nie ein Käfig sein. Ich will, ich bleibe. Will wie ein Vogel sein und fliegen und sich dennoch nicht. Du weißt, was ich mir denke. Du hast ein Ziel, die Nacht nicht zu versäumen, in der ich mehr, dir mehr als jemals schenke. Ein Vogel fliegt und will mit deinen Liedern ein wenig Glück in viele Herzen bringen. Dein Wort genügt und ich komm immer wieder. Nicht verliebt.